Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Verschwende deine Jugend. Deutsche Underground-Musik der frühen 80er Jahre. Am Mikrofon ist Thomas Erwin. Die Düsseldorfer Formation SIF mit Lachleute und Nettmenschen. Der Song ist auf dem mittlerweile raren Sampler Verschwende deine Jugend zu finden, quasi der Audioteil zu dem gleichnamigen Buch von Jürgen Teipel. Teipel reiht hier Interviews mit Protagonisten der frühen 80er aneinander. Das zusammen ergibt ein stimmungsvolles Bild der deutschen Underground-Musik in diesem Zeitraum. Underground-Musik aus Deutschland aus den frühen 80ern, eine wirklich spannende Zeit und das Thema des heutigen Soundchecks. Ich werde immer wieder auf Jürgen Teipels Buch zurückkommen, bei dem auch diese Band eine wichtige Rolle spielt, die einstürzenden Neubauten. Stell dich tot. Stell dich tot. Geh! Geh! Geh! Stell dich tot! Rücken und stell dich tot. Erdrollen durch unsere Haut. Auch die Kreide so. Tanz der Biele, eine ganz frühe Aufnahme der Berliner Underground-Formation Einstürzende Neubauten. Mittlerweile haben sie sich ziemlich von den Wüstenklängen der Anfangszeit entfernt. Doch damals in den frühen 80ern gab es kaum eine kompromisslosere und extremere Band als die Neubauten. Es gab im Prinzip keinen einzelnen Sound, auf den man die frühe Underground-Musik aus Deutschland reduzieren konnte. Selbst Popmusik, wenn sie von Typen wie Palais Schaumburg gemacht wurde, hatte etwas Subversives und bisher nicht dagewesenes. Mal Funk, mal seltsame elektronische Klänge, so sperrig konnte deutscher Pop sein. Oder war es schon Avantgarde? Hören wir Palais Schaumburg mit »Wir bauen eine Stadt«. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wir bauen eine Stadt. Johnny von Holger Hiller, Sänger und Kopf von Palais Schaumburg, einer der ersten überhaupt, der konsequent nur mit Samples gearbeitet hat und diese Technik, die gerade aufkam und bezahlbar wurde, bis zum Anschlag für seine Produktion nutzte. Deutsche Underground-Musik der frühen 80er hatte viele Gesichter und Klänge. Berlin war einer der Städte, wo es passierte. Die Mauer, die noch überall präsent war, die Innviertel Kreuzberg mit ihrem Punkclub SO36 und unzählige Bands, die ganz in Punk-Manier um Nicht-Musiker entstanden. Drei Akkorde reichten und wer sich kein Schlagzeug leisten konnte, der hat sich einfach eins gebaut. Aufbruchsstimmung überall als Endzeit oder neue Berliner Krankheit getarnt. Eine der Bands aus dieser Zeit, die bis heute eine Fanbase hat, sind Malaria. Hören wir Kaltes Glaswasser. Wer von deutscher Underground-Musik der frühen 80er spricht, der sollte den Namen Conny Plank erwähnen. Er war als Produzent weit über deutsche Grenzen hinaus bekannt und hat mit seiner eigensinnigen und sehr wiedererkennbaren Art vielen Bands zu einem eindeutigen Sounddesign verholfen. Conny Plank produzierte schon in den 70ern Kraftwerk Guru Guru und Neu und verhalf in den frühen 80ern Bands wie Devo, Ultravox und unzähligen neuen deutschen Bands zu einem neuen, spannenden Sound. So geschehen mit der Band Kowalski, deren Album Schlagende Wetter zwar nie den Erfolg hatte, den es eigentlich verdient hätte, aber im Nachhinein viel von dem vorweggenommen hat, womit dann zeitgleich die Depeche Mode und viele Jahre später Rammstein, besonders was das Image von Kowalski anging, richtig Erfolg hatten. Hören wir also Kowalski mit dem Stück Ultra Determinanten. Thank you. Wenn man deutsche Techno-Musik zurückverfolgt, dann sind hier nicht nur Kraftwerk zu nennen. In den 80ern kam mit dem Projekt Liaisons Dangereuses eine Art Vorläufer heraus, der dann später innerhalb der Techno-Musik erst so richtig begreifbar wurde. Liaisons Dangereuses machten Tanzmusik mit Synthesizern, das aber auf eine Art, wie es sie vorher nie gab. Deswegen ist das einzige Album der Band auch so ein Klassiker und Meilenstein und schafft es, heute noch frisch und zeitgemäß zu klingen, obwohl es bald 30 Jahre alt ist. Hinter Liaisons Dangereuses steckte unter anderem der mittlerweile verstorbene Chris Lohas, ehemals Duff, und Beate Bachtel, die von Malaria kam. Es gibt in Jürgen Teipels Buch Verschwende deine Jugend viele Hintergründe zu der Band. Das ist besonders erfreulich, da Infos über diese einflussreiche Gruppe ziemlich spärlich gesät sind. Hören wir Liaisons Dangereuses mit Mister dans le brouillon. Mr. Dans le brouillard. Die Berliner Neon-Babys, bei denen die Geschwister Hump und Humpe mitgewirkt haben, gelten eigentlich gerne als neue deutsche Welle. Dabei war die Band experimenteller als viele vermuteten. Die Hitsingle Blaue Augen, die ja besonders durch Ideal bekannt wurde, gab es zuerst von den Neon-Babys mit einer Single, die nur aus Pappe zusammengeheftet wurde und mit denen die Band durch Berliner Plattenläden getingelt ist. Heute irgendwie unvorstellbar, aber Anfang der 80er ziemlich normal. Hören wir vom Sampler Verschwende deine Jugend Neon-Babys mit Blaue Augen. Neon Babys und TV lassen mich völlig kalt. Und die ganze Künstlerszene hält mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle Fummelsoßen, 56 Dins, alles hohl und hundsgemein. Und auf Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl. Ist deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Insider Fitner schlaf ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Es Sixen, Rocks and Rock'n'Roll ist das Maß an Stumpfheit voll. Ich bleib kühl, kein Gefühl, kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus leg ich mich nicht krumm. Nur der Scheich ist wirklich reif. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal. Deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr. Das erste Album der Düsseldorfer Formation Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Die Kleinen und die Bösen, zählt zu einer der kompromisslosen Alben der deutschen Underground-Geschichte. Interessanterweise wurde das, wie vieles der 80er oder wie vieles Anfang der 80er, von einem größeren Label veröffentlicht, und es zeigt, wie experimentierfreudig damals die Plattenfirmen noch waren. Da pluckert der Sing-Tee, da knallt das Schlagzeug, und Songtitel wie Essen, dann Schlafen oder Osten währt am längsten waren nicht gerade Erfolgsgarant. Duff haben dann später auf einen weit elektronischeren Sound gesetzt, doch bleibt Die Kleinen und die Bösen einzigartig in seiner Art. Hören wir daraus den Song Nachtarbeit. We'll be right back. Eng verbunden mit DAF der frühen Tage waren der Plan ebenfalls aus Düsseldorf in den frühen 80ern einer der Hauptstädte für innovative und neue Musik. Der Plan träumten von elektronischen Schlagern, die sie dann auch mit ihren selbstgedrehten Videos in Szene setzten und bald auf eigenem Label veröffentlichten. Wer die wirklich ganz eigene Geschichte und persönliche Geschichte von der Plan erfahren möchte, dem sei das Buch Der Plan, Glanz und Elend der neuen deutschen Welle von Moritz R., der übrigens selbst Mitglied von der Plan war, ans Herz gelegt, dass es vielleicht noch irgendwie zu erstehen gibt. Hören wir den Plan mit Gummitwist. Ganz den Gummitwist. Vorher weht der Wind von morgen, wozu wird das Ding gebaut? Wonach schreit der Mensch von heute? Wer hat mein Gehirn geklaut? Ich fragte Leute auf der Straße, in der U-Bahn, im Büro. Alle wollen Computer haben, keiner weiß genau wieso. Gib mir Parallelschnittstelle, 64-Bit, Professor Fortran, Logo, CPU und Physikal und RAM-Modul. Hinterlist und Floppy-Chip, Pershing 2 und Apple Panic sind die Russen unsere Feinde. Ach, die Welt ist zu verwirren. Papi, schenk mir einen Computer, Hilfe für die ganze Familie. Liebling, nimm die Rüstungsspirale, tanz den Gummitwist. Nicht mehr leben ohne Personalcomputer, kann ich meine Blume nicht mehr ohne den Computer gießen, kann ich keine Suppe kochen ohne LCD-Display, und wenn ich meine Socken wasche, brauche ich ein Interface. Wollen die Russen uns vernichten oder sind die Amis schuld? Crazy shit on space and wait a second, Jack and Roger Tech. Von allen Dingen auf der Erde, die es gibt und geben darf, weiß ich eines völlig sicher, Bargleich kann Russis noch. Papi, schenk mir einen Computer, Hilfe für die ganze Familie. Liebling, nimm die Rüstungsspirale, tanz den Gummitwist. Thank you. The Wirtschaftswunder oder nur Wirtschaftswunder war eine Band aus der deutschen Provinz, die besonders mit ihrer Interpretation der Titelmelodie der Krimiserie Der Kommissar Aufsehen erregten. Mittlerweile ist die Gruppe längst Geschichte, aber ihre Musik lebt weiter, zum Beispiel auf dem Sampler Verschwende deine Jugend. Bringen Sie das Foto noch in der Abendausgabe? Ja, aber das wird nicht nötig sein, Chef. Irgendeine Art und Weise hat es sich herumgesprochen, dass ein Hippie-Mädchen ermordet worden ist. Sie war doch eine Hippie-Mädchen. Verschweigen Sie mir nicht etwas. Was soll ich denn verschweigen? Ich verschweige nichts, Herr Kommissar. Hatten Sie einen Streit gestern Abend? Ja, wir haben uns geschritten wie die verrückt. Aber ich konnte nichts dafür, sie ist weggelaufen. Aber ich habe es doch gemacht. Ich war versichtlicher, aber mehr nicht. Unter dem dringenden Verdacht, das Mädchen getötet zu haben. Es gab zur Zeit in der Neuen Deutschen Welle immer wieder Künstler, die damals schon Anfang, Mitte der 80er direkt in der Versenkung verschwanden. Hört man sich heute Musik vom Münchner Musiker Armin Marie an, dann fragt man sich warum. Das ist doch brillant gewesen. Und so zählt sein Album Verrückt nach Glück immer noch zu den gesuchtesten Schätzen einer lang vergangenen Zeit. Und wie schon erwähnt, waren es größere Plattenfirmen, die auf innovative Künstler setzten. All das war möglich in der Zeit der Neuen Deutschen Welle und davor der Punk- und der New Wave-Zeit. Hören wir Amy Marie, der auf seinem einzigen Album alles allein gespielt hat, mit dem Song Reisen. Gib deinem Leben. lieben Nahrung, schenke der Hoffnung Sinn. Was wären die 80er Jahre ohne ihre Kassettenszene? Bands, Künstler, Freigeister, die es sich nicht leisten konnten, eine LP aufzunehmen, brachten Kassetten in den Umlauf, von denen einige heute zu gesuchten Stücken zählen. Eine der Bands, die es anfangs nur auf Kassette gab, waren die Radierer aus Limburg an der Lahn, und ihr Underground-Hit Angriff aufs Schlaraffenland hat vieles von dem, was die deutsche Underground-Musik der frühen 80er so spannend machte. Subversive Texte, elektronische Klänge und eine große Portion Verrücktheit. Die Radierer werden uns in diesem Soundcheck noch einmal begegnen. Hören wir jetzt Angriff aufs Schlaraffenland. Hallo Tower, hier ist Starfighter CBW7, ready for takeoff. We'll be right back. Bis zu den Nachrichten noch ein Stück vom Pyrolato, Mitglied bei der Plan und Fehlfarben. Der Pyrolato alias Kurt Dahl beschäftigt sich schon seit Urzeiten mit elektronischer Musik und hat die spannende Entwicklung derselben von den frühen 80ern bis heute erlebt. Hören wir vom Sampler Verschwende deine Jugend, It Always Rains on Wuppertal. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.